Ja, das muss man mal abwarten. Auf alle Fälle gibt er eine politische Stoßrichtung vor und den Titel könnte man ja übersetzen mit der zögerliche Fundamentalist. Also es geht um einen jungen Pakistani, dessen Leben sich nach den Anschlägen von 9/11 völlig verändert. Also er lebt in New York, er gerät dann in den Konflikt mit dem amerikanischen Traum und begibt sich auf die Suche nach seiner Herkunft. Das ist ja erstmal eine sehr spannende Perspektive, die das Kino bis jetzt noch nicht eingenommen hat in einem Spielfilm. Und es ist aber nicht das erste Mal, dass Mira Nair sich mit diesem Thema beschäftigt. Direkt ein Jahr nach den Anschlägen lief in Venedig hier schon ein sogenannter Kompilationsfilm. Das waren 11 Filme von international sehr bekannten Regisseurinnen. Mit dabei war eben Mira Nair. Und die hat eben nach den Anschlägen in New York eine Kamera aufgebaut in einen von Pakistani geführten Supermarkt und hat gezeigt, wie schnell nach den Anschlägen die Diskriminierung, die Vorurteile größer geworden sind. Und genau das widerfährt ihrem Helden jetzt auch in ihrem neuen Film. Er wird plötzlich von den Arbeitskollegen gemieden, von der Polizei ohne besonderen Grund festgenommen. Und was Mira Nair nun macht, sie bleibt nicht bei diesen Alltagsbeobachtungen, sondern sie gibt diese Geschichte einen ganz großen Bogen. Wir schreiben das Jahr 2011. Ihr Held lebt mittlerweile in Pakistan, wird von einem Interviewer befragt und dann wird in Rückblenden seine Geschichte erzählt. Und gleichzeitig mit dem Interviewer stellen wir uns als Zuschauer auch die Frage, ist der junge Mann jetzt ein Fundamentalist geworden oder nicht? Das klingt sehr verschachtelt, also kein dokumentarischer Film wie 2001 mit den Aufnahmen aus dem Supermarkt, aber eine Geschichte, die doch mit Dokumentarischem spielt. Kann man so einen 11. September in gelungenes Kino verwandeln? Ja, das ist ja schon das, was sie versucht, Mira Nair. Sie will eigentlich letztlich großes Kino draus machen und sie hält ganz viele Handlungsfäden tatsächlich souverän zusammen. Also es geht noch um die Entführung eines amerikanischen Professors in Pakistan. Es geht um Studentenunruhen in Pakistan, um die Frage, ob die USA in das politische Geschehen dort eingreifen kann und. Es wird viel angerissen und diese Schauplatzwechsel zwischen New York und Pakistan wird eben immer über die entsprechende Musik gemacht. Es sind große Hochglanzbilder. Der Rhythmus stimmt schon. Dennoch ist die Frage, ob weniger hier nicht mehr gewesen wäre. Also dem Film fehlt es so einfach an Atmosphäre. Man ist weder richtig in New York im Alltag noch in Pakistan. Und deshalb ist das Umdenken des Helden auch etwas plakativ. Also wenn man böse ist, könnte man jetzt sagen, das ist großes Unterhaltungskino. Hat aber auch was von so einem Volkshochschulkurs Einführung in den Fundamentalismus. Oh, das ist aber sehr böse. Nun hat Mira Nair zwei berühmte Schauspieler im Team, Kate Hudson und Kiefer Sutherland. Das sichert schon mal sowas wie eine Anschubsaufmerksamkeit. Sind die beiden denn überzeugend in diesem Film? Ja, überhaupt sind die Darsteller überzeugend, deshalb bleibt man auch an dem Film dran. Also Kiefer Sutherland spielt den Boss von dem Helden. Das ist so ein eiskalter Geschäftsmann, der eigentlich aus armen Verhältnissen kommt, der aber den amerikanischen Traum verwirklichen konnte. Das ist sozusagen so das Idol unseres Helden. Und Kate Hudson ist die Freundin, die amerikanische. Und es ist ja mal ganz angenehm, wenn man eine Schauspielerin sieht, die eben nicht so den gängigen Schönheitsidealen entspricht. Und deshalb ist man direkt auch bei dieser Figur, aber die eigentliche Sensation ist dann der Hauptdarsteller Riz Ahmed. Also er spielt wirklich gegen die Plakativität des Drehbuchs an. Man glaubt in seinen Wechsel. Und eigentlich hätte auch nur die Geschichte dieses Liebespaares erzählt werden können, wie die Liebe durch die Politik verändert wird. Aber Mira Nair wollte eben mehr. Und man muss sich den Film eben tatsächlich wie Unterhaltungskino, das habe ich schon gesagt, vorstellen. Der Zuschauer wird eben an die Hand genommen, abgeholt, hat keine Arbeit. Aber vielleicht braucht man das eben auch als Eröffnung. Das darf ja nicht zu harte Arbeit sein. Aber eins zeigt der Film auf alle Fälle, es gibt noch viele Geschichten, die über dieses Thema zu erzählen sind.